Guten Morgen zusammen. Guten Morgen. Das wäre schön, oder das ist schön, dass Gott uns ein neues Herz schenkt. Und zwar ein Herz, was für Gott schlägt. Das brauchen wir so nötig. Ich denke manchmal, ich nehme manche Geschenke nicht an. Da liegt eine Menge an mir. Und immer wieder werden wichtige Dinge gesagt, immer wieder werden wichtige Dinge gepredigt. Und ich frage mich selber, wie beeinflusst mich das, wie beeinflusst dich das, wie beeinflusst uns das als Gemeinde, was wir so hören, wie beeinflusst uns das wirklich? Und ich denke so über das Gehörte nach und versuche herauszufinden, was der Herr mir sagen möchte. Und setze ich das dann auch in die Tat um? Also wenn ich ehrlich zu mir bin, und du kannst da gerne für dich auch das mal so betrachten, ich habe betrachtet, wie haben mich die Gottesdienste der letzten 2 Jahre denn verändert? Da habe ich erstmal Gottesdienste genommen, die ich selber gehalten habe. 42 Tage für meine Freunde oder für den König oder vor allem betet. Aber frag dich doch einfach mal, wie haben mich die letzten 3 Gottesdienste, die ich besucht habe, verändert? Das Ergebnis bei mir ist, ich wünschte, es würde mich mehr verändern. Und ich glaube, dass der Herr das möchte. Da bin ich zum einen dankbar, dass wir diese Woche mit einem neuen Hauskreis in Wintermoor anfangen, der so neu ist, dass er nicht im Gemeindeblatt wahrscheinlich steht. Gut, das habe ich selber ausgedruckt oder nicht ausgedruckt, aber zusammengestellt. Wir treffen uns Dienstag das erste Mal bei uns und wir haben erstmal uns als Thema vorgenommen, immer das Thema von Sonntag. Das kann die Predigt etwas vertiefen. Da können Fragen gestellt werden, da können wir das nochmal reflektieren und schauen, wie das in unseren Alltag hineinkommt. Ich denke, das hilft dabei. Zum anderen frage ich mich natürlich für die Predigt, was ist das Wichtigste, was man predigen soll? Das frage ich mich eigentlich vor jeder Predigt. Versuche das ins Gebet zu legen. Und ja, die Bestätigung ist meistens, wenn die Lesung oder wenn die Lieder dazu passen. Das sage ich dem Moderator nämlich meistens nicht. Ich habe dem Stefan auch nur gesagt, es geht um das Wichtigste. Dass das dann passt, das ist für mich dann eine Bestätigung. Und wir reden hier über Gottes Liebe, über Liebe zu Gott. Und das ist unser Thema. Und ich möchte zuvor noch beten. Herr, ich danke dir, dass wir jetzt hier sein dürfen. Ich danke dir, dass wir jetzt ruhig werden können. Und du kennst alle Anfechtungen, ja, die bis heute Morgen eigentlich noch da war. Und ich danke dir, dass du jetzt hier bist. Dass du uns füllst, dass deine Gegenwart ja, uns ruhig macht. Danke, dass du jetzt zu uns sprichst. Nimm mich einfach dazu in die Hand. Amen. Ja, was ist das Wichtigste? Diese Frage, was ist das Wichtigste in meinem Leben zum Beispiel, stellen wir zu Beginn einfach mal Jesus. Und tollerweise ist die Frage in der Bibel halt schon mal gestellt worden. Und deswegen können wir sofort in der Bibel nachschauen und hineinsehen in Matthäus 22, Vers 34 bis 40. Die Pharisäer hatten gehört, dass Jesus die Sadduzäer zum Schweigen gebracht hatte. Also die Sadduzäer hatten Jesus eine Frage gestellt. Und zwar haben die gefragt, was ist mit der Auferstehung, was ist mit dem Leben nach dem Tod? Und Jesus hat ihnen eine Antwort gegeben, das war so eine richtige Schelle, das war so eine richtige Klatsche. Und die Pharisäer haben sich gedacht, wenn der die in die Schranken weist, also mit uns macht er das nicht. Uns schafft er nicht, in die Schranken zu weisen. Und waren daraufhin zur Beratung zusammengekommen. Nun versuchte einer von ihnen, ein Gesetzeslehrer, das war ja ein Profi, das war eine richtige Koryphäe. Das war so ein Albert Einstein oder ein Stephen Hawking, also einer, der richtig Ahnung hatte vom Gesetz, und der wollte Jesus eine Falle stellen. Er fragte ihn: Meister, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz? Jesus antwortete: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig: Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten fordern. Auf die Frage, was ist das wichtigste Gebot, antwortet Jesus: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Mit ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit ganzem Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Ihr Lieben, eigentlich habe ich gedacht, wenn man das Wichtigste so in zwei Sätzen sagen kann, dann ist es doch eigentlich auch ganz einfach, das so umzusetzen. Aber je mehr ich mich damit beschäftige, desto mehr passt das gar nicht mehr mit dem zusammen, wie ich so lebe, wie ich das Leben hier so empfinde. Und sich damit zu beschäftigen, fordert wirklich heraus. Ich habe Dinge entdeckt, die ich vorher so nicht gesehen habe. Und es hat auch etwas mit meinem Verständnis gemacht. Ich wollte euch eigentlich in der Predigt so erklären, 7 Schritte zur tieferen Gottesliebe. Oder 3 Tipps, wie man Gott mehr lieben kann. Oder die 10 besten geistlichen Übungen. Versteht ihr? So eine Art Fahrplan. So in diese Richtung können wir gehen. Und jetzt merke ich, dass was Jesus hier sagt, das fordert mich total raus. Er sagt, ich soll Gott lieben. Und meinen Nächsten. Wie mich selbst. Und ich habe mir gedacht, das ist doch ganz einfach. Ich liebe einfach meinen Nächsten, ich tue so viel, ich mache so viel. Dann kommt die Liebe zu Gott ja automatisch, denn ich arbeite ja im Reich Gottes. Aber wisst ihr, was ich gemerkt habe? Daraus kommt keine Liebe zu Gott. Ich organisiere hier viel, ich investiere Zeit und so weiter. Das ist alles, das mache ich gerne, weil ich auch die Menschen lieb habe. Aber es kommt keine Liebe zu Gott daraus. Also habe ich gesagt, ich muss mehr beten. Ich kann mein Glaubensgefäß festmachen. Ich kann das stabil kriegen. Ich muss mehr geistige Übungen machen. Und ich mache stille Zeit. Und ich versuche, all diese Dinge zu machen. Und ich wache morgens um 5 auf. Und ich wache morgens um 4 auf. Und wenn es mich umbringt. Und was macht es? Es bringt mich um. Du hast keine Chance. Doug Fields, das ist ein Pastor für biblische Lehre, und er war 25 Jahre Jugendpastor, schreibt in einem seiner Bücher: Hör auf, Dinge für Gott zu tun und fang an, Gottes Kind zu sein. Und das hat mich so ein Stück weit befreit, wo ich sage, ja, es geht gar nicht um die Dinge, die ich tue, sondern ich muss einfach nur Gottes Kind sein. Ich muss mehr verstehen, dass ich Gott mehr lieben muss. Wenn ich Gott liebe, also wenn du Gott liebst, dann folgt daraus Liebe zu den anderen. Wenn du die anderen liebst, folgt daraus keine Liebe zu Gott. Also habe ich verstanden, es geht um die Liebe zu Gott. Es geht darum, dass ich Gott mehr lieben soll. Aber ganz ehrlich, wie geht denn das? Wir verbringen keine Zeit miteinander, wir reden nicht miteinander und wir sehen uns den ganzen Tag nicht. Und ich rede jetzt nicht von deinem Ehepartner, ich rede von Gott. Wenn ich keine Zeit mit Gott verbringe, also wie funktioniert das dann eigentlich? Ich merke, je mehr ich darüber nachdenke, ich habe gar keine Ahnung davon. Aus dem Bauch raus würde ich tatsächlich behaupten, ich hall jetzt, aus dem Bauch raus würde ich tatsächlich behaupten, bet mehr, lies mehr die Bibel und ich mache einfach noch mehr. Einfach noch mehr machen. Und wenn ich mit anderen darüber rede, dann geht es meistens um meine und deine stille Zeit. Aber das ist auch nur eine äußere Form, wo ich so manches zur Schau stelle. Mein Gebetsleben ist fest, mein Bibelwissen ist fest und meine Taten sind fest. Aber was ist drin? Was ist drin? Was ist der Inhalt dieser Liebe? Wie funktioniert das? Und wenn Jesus hier gefragt wird, was ist das wichtigste Gebot? Dann ist seine Antwort unglaublich. Und ich hatte es schon sehr oft gehört. Aber ich durfte etwas entdecken, was ich vorher so nicht entdeckt habe, nicht gesehen habe. Dort, das, was Jesus dort sagt, ist nicht einfach nur eine Antwort. Das, was Jesus dort sagt, ist krass. Das ist Da kommt einer und sagt, was ist das wichtigste Gebot? Und Jesus hätte sagen können, hab keine Götter neben mir. Oder glaube an den Vater. Oder halte alle Gesetze. Es kommt sogar einmal jemand zu ihm, ein reicher Jüngling, und fragt ihn, was muss ich tun, um in den Himmel zu kommen? Was ist das Wichtigste in meinem Leben? Könnte man sagen. Und dann sagt Jesus, gib alles her, verkauf alles. Ein anderer, Nikodemus, kommt zu Jesus und fragt, was muss ich tun, um neues Leben zu empfangen? Wie kann das geschehen? Was ist das Wichtigste? Und Jesus sagt, werde von neuem Geist geboren. Aber warum sagt Jesus an dieser Stelle diesen Satz? Ihr merkt, ich springe so ein bisschen in den Bibelstellen, aber das ist an der Stelle halt extrem wichtig. Jesus sagt diesen Satz aus einem bestimmten Grund. Er sagt ihn nicht einfach daher. Es hat seinen Platz. Und es ist enorm wichtig, was Jesus da sagt. Ich versuche es mal zu erklären. Wenn wir hier miteinander reden und einer zitiert einen Vers oder einen Halbvers, dann wissen plötzlich alle genau, was drumherum steht, also wenn du deine Bibel kennst. Und genauso ist das hier in dem Vers. Jesus sagt hier, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit ganzer Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und jeder, der dort war, jeder Gesetzeslehrer, jeder Prediger, jeder Pharisäer, jeder Synagogenlehrer, alle, die um ihn herum saßen, jeder, der das irgendwie gehört hat, wo der Schall das so hingetragen hat, dem ging sofort ein Licht auf. Weil jeder einzelne Mensch in der damaligen Zeit dieses Gebet zweimal am Tag gebetet hat. Das ist das Zentrum des jüdischen Glaubens. Wir finden es im 5. Buch Mose und es heißt Schma Israel. Höre Israel. Und jeder gläubige Jude hat dieses Gebet zweimal am Tag gebetet. Morgens und abends. Jeden Tag. Sein ganzes Leben. Seitdem er reden und das auswendig lernen konnte, betete er es jeden Tag. Morgens und abends. Morgens und abends. Und das ist das Zentrum, das tiefe Verständnis dieser Antwort auch. Liebe Gott von ganzem Herzen mit all deiner Kraft und Verstand ist das Zentrum, ist so die Essenz. In 5. Mose 6 steht: Und dies ist das Gebot, die Ordnung und die Rechtsbestimmung, die der Herr, euer Gott, geboten hat, euch zu lehren, damit ihr sie tut in dem Land, in das ihr hinüberzieht, um es in Besitz zu nehmen, damit du den Herrn, deinen Gott, fürchtest alle Tage deines Lebens, um alle seine Ordnung und seine Gebote zu bewahren, die ich dir gebiete, du, dein Sohn und deine Sohnessohn, und damit deine Tage lang wären. In der Einleitung zu diesem Wort sagt Gott: Mein lieber Mensch, mein liebes Kind, mein lieber zu mir gehörender, mein liebes Volk Israel, achte darauf, dass du die Dinge tust, die ich dir sage. Bleib bei mir und du wirst lang leben. Du wirst zahlreich gesegnet sein. Du wirst alles im Überfluss haben. Bleib bei mir und dann kommt das. Schma Israel, höre Israel. Der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Das ist das, was Jesus gesagt hat. Das ist das, was jedem Juden klar war. Gott meint es gut mit mir. Gott will etwas Gutes für mich. Gott will mich in ein großes Land bringen. Und er möchte, dass ich zahlreiche Nachkommen habe. Und er will mich segnen über alle Maßen. Und er sagt: Höre Israel, liebe Gott von ganzem Herzen. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen in deinem Herzen sein. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und du sollst davon reden. Wenn du in deinem Hause sitzt und wenn du auf dem Weg gehst und wenn du dich hinlegst und wenn du aufstehst. Und du sollst sie als Zeichen auf deine Hand binden. Und sie sollen als Merkzeichen zwischen deinen Augen sein. Und du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben. Wir sollen darüber reden, wir sollen es weitersagen, wir sollen es aufschreiben. Und es soll geschehen, wenn der Herr, dein Gott, dich in das Land bringt, das er deinen Vätern Abraham, Isaak und Jakob geschworen hat, dir zu geben, große und gute Städte, die du nicht gebaut hast, und Häuser voll allem Guten, die du nicht gefüllt hast, und ausgehauene Zisternen, die du nicht ausgehauen hast, Weinberge und Olivenbäume, die du nicht gepflanzt hast. Und wenn du dann essen und satt werden wirst, so hüte dich, dass du dann den Herrn ja nicht vergisst, der dich herausgeführt hat aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus. Du wirst alles haben. Ich werde dir alles schenken. Dir wird nichts mangeln. Das sagt dieser Vers. Und jetzt der Punkt, wo bei mir der Groschen gefallen ist. Gott sagt das zu einem Zeitpunkt, als er sie längst gerettet hat. Da ist kein okay, wenn ihr das macht, dann. Er hat sie schon gerettet. Der Zusammenhang ist ja der: Das Volk Israel, das ist in Ägypten und sie werden versklavt. Und sie rufen zum Gott: Gott, errette uns, befreie uns. Und Gott hört sie. Und Gott befreit sie und Gott rettet sie. Und er nimmt sie raus aus Ägypten und will ihnen ein neues Land schenken. Und er schenkt ihnen die Gebote. Und bei den Geboten habe ich lange Zeit immer so an so einen erhobenen Zeigefinger gedacht. Die Gebote, dort steht nicht, du sollst nicht töten. Da steht auch nicht, du sollst nicht stehlen. Tut mir leid, wenn du das jemals geglaubt hast. Da steht auch nicht, du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst keine anderen Götter mehr haben. Das steht da alles nicht. Das übersetzen wir so, aber das steht da nicht. Dort steht, ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus Israel befreit und dich in ein neues Land gebracht. Und weil ich dich gerettet habe, wirst du mich lieben. Du wirst keine anderen Götter neben mir haben, weil ich dich gerettet habe. Du wirst nicht stehlen. Du wirst nicht töten. Du wirst nicht Ehe brechen. Weil ich das schon längst für dich getan habe. Gott hat sein Volk schon längst befreit. Er hat seine Liebe schon längst ausgegossen. Und sagt, und deswegen wirst du mich lieben. Du wirst mich lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deinem ganzen Verstand, mit deiner ganzen Kraft. Wenn du das verstanden hast, wirst du mich lieben. Und das Heil, ein Jude hat nie gesagt, es geht ihm darum, in den Himmel zu kommen. Für ihn war klar, mein Heil bedeutet, in dieses Land zu kommen, dass ich Frieden habe. Das ist die Folge von diesem Schma Israel, von diesem Gebet. Höre Israel, der Herr ist dein Gott einzig und allein. Wenn das erfüllt ist, das ist die Folge unendlicher Segen. Und diese Tragweite, also die Folge ist natürlich auch Gewissheit, die in einem Herzen ist. Gott will mich segnen. Gott macht das. Und die Tragweite dieser Antwort von Jesus, als er dort sitzt und gefragt wird, was ist das wichtigste Gebot? Dann sagt Jesus nicht, das wichtigste Gebot ist, liebe Gott von ganzem Herzen. Sondern er sagt eigentlich, ich habe dich längst gerettet aus Ägypten. Und weil ich dich gerettet habe, wirst du mich lieben. Und weil ich dich gerettet habe, wirst du dein ganzes Leben unter meiner Herrschaft sein. Das ist das, was Jesus an diesem Morgen dort sagt. Das ist das, was eigentlich am wichtigsten ist, dass Jesus rettet. Und es geht ihm nicht um Formen und um ein noch mehr Gebetsleben und um noch mehr Bibelwissen. Wisst ihr, worum es ihm geht? Es geht ihm um den Inhalt, um das, was drin ist. Es geht ihm um dein Herz. Es geht darum, was da drin ist. Jesus hat schon längst für mich bezahlt. Der hat schon längst alles getan und sein Leben gegeben. Er will mein Herz, er will dein Herz. Und das zu verstehen, damit ist so viel verknüpft. Du sollst ein langes Leben haben. Du wirst Städte haben, die du nicht gebaut hast. Du wirst Weinberge haben, die du nicht gepflanzt hast. Zisternen, Korn, Getreide. Und sie sollen es weiter sagen. Sie sollen es niemals vergessen. Sie sollen es niemals vergessen. Was Gott der Herr getan hat, das ist der Inhalt, den Jesus dort liefert. Aber was bedeutet das jetzt für dich? Du kannst natürlich sagen, oh krass, das ist das Wichtigste. Das heißt Gott lieben. Also Gott lieben bedeutet, ja, und dann kommen wir schon wieder in Erklärungsnot. Was heißt denn das eigentlich? Wie funktioniert das? Wie kann ich das in meinem Leben tiefer anwenden? Denn ganz ehrlich, alles, was wir bis jetzt gehört haben, ist kein einziger praktischer Hinweis. Das ist eine tolle Erkenntnis. Vielleicht sitzt du aber auch hier und sagst, naja, habe ich schon immer so gesehen. Aber für mich machen viele Verse jetzt überhaupt erstmal Sinn. Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Und es macht nicht Sinn, weil Gott alle Dinge zum Besten geben wird. Es macht Sinn, weil denen, die Gott lieben. Es geht nicht darum, was Gott alles tun wird. Ob er dieses oder jenes in meinem Leben einfach zum Vorschein kommen lässt. Ob er durch den nächsten Autounfall oder durch die nächste Nachzahlung oder die Krankheit oder was weiß ich. Und zum Schluss macht er doch alles zum Besten. Nein. Es geht darum, dass ich Gott liebe. Es geht um mein Herz. Wie mein Herz mit Jesus verbunden ist. Und ich will dir sagen, wie das funktionieren kann. Erstens, du darfst das nochmal neu hören. Jeder der Anwesenden, jeder von euch darf es nochmal neu hören. Es steht in Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Sagt euch das immer wieder. Haltet euch das immer wieder vor Augen. Ich möchte einfach noch ein paar Punkte durchgehen und ich hoffe, dass ihr am Ende zu dem Punkt kommt, dass ihr sagen könnt, okay, so kann es funktionieren, dass ich Gott mehr liebe. So kann das wichtigste Gebot in meinem Leben vielleicht Realität werden. Weil viele wollen einfach praktische Tipps und da kann ich ganz viel erzählen. Bete mehr ist gut, lies mehr in der Bibel ist gut, komm jeden Sonntag in den Gottesdienst ist auch gut, spende deinen Zehnten ist gut. Das sind alles Dinge, die bringen dich näher, nicht näher dazu, Gott zu lieben. Ich glaube, wir müssen neu hören und neu verstehen, von welcher Liebe wir hier sprechen. Und da gibt es auch keine Vergleiche, die man bringen kann, meine Liebe zu meiner Frau oder wie auch immer. Gottes Liebe ist einfach krasser, anders. Gottes Liebe ist nicht nur eine Eigenschaft, Gott ist Liebe. Liebe funktioniert erst, weil Gott Gott ist. Weil Gott Liebe ist. Und deshalb darf ich dir sagen, Gott ist Liebe, Gott liebt dich. Das darf ich dir zusprechen. Er liebt dich von ganzem Herzen. Und du darfst das mitkriegen, dass Gottes Liebe auch ein Ausdruck seines Bundes zwischen uns, also zwischen ihm und dem Menschen ist. Der zweite Punkt ist, wenn wir das gehört haben, dann dürfen wir es verstehen. Erster Johannes 4, Vers 16. Und noch etwas gibt uns Gewissheit, mit Gott verbunden zu sein. Wir haben erkannt, verstanden, begriffen, kapiert. Da kannst du jetzt einsetzen, was du möchtest. Dass Gott uns liebt und haben dieser Liebe unser ganzes Vertrauen geschenkt. Der zweite Punkt ist es, zu erkennen, zu verstehen, kapieren. Lernen zu verstehen, wie funktioniert die Liebe Gottes? Wie klappt das? Welche Einzelteile sind das? Und dazu kann ich dir nur sagen, schnapp dir deine Bibel und such dir alles raus, was du über Liebe finden kannst. Da kannst du eine Konkordanz benutzen, kannst du Google benutzen, ein super Bibelprogramm. Du kannst herausfinden, alles, was zum Thema Liebe dort steht. Und ich verspreche dir, du wirst ein Verständnis bekommen. Du wirst verstehen, was Gottes Liebe ist. Wenn da plötzlich so Verse kommen wie Römer 5, Vers 8, darin hat sich die Liebe Gottes zu uns gezeigt, dass er seinen Sohn für uns gab, als wir noch Sünder waren. Wisst ihr, wenn ich auf die Liebe zwischen mir und meiner Frau gucke, dann gibt es ganz viele Sachen, die ich mir vielleicht vornehme zu tun und die dann einfach vom Alltag geschluckt werden, wo ich vielleicht nicht mehr dran denke oder es gibt 100.000 Gründe. Gottes Liebe ist anders. Er hat seinen Sohn für dich gegeben, für mich gegeben. Und wie ihr dem auf die Schliche kommt, also wie man Gott liebt, wie man es besser versteht, ist auch ganz wichtig zu glauben. Du darfst das glauben, dass Gott dich liebt. Du darfst das glauben. Seiner Liebe glauben heißt an dieser Stelle, ich vertraue seiner Liebe. Ich unterstelle mich dem. Das, was ich glaube, ist eine höhere Autorität für mich. Das, was ich glaube, hat mehr und ist eine größere Autorität. Und ich unterstelle mich dem, ich unterstelle mich Gott, ich unterstelle mich seiner Liebe. Ich glaube das. Und ich spreche mir das immer wieder zu. Und ich überlege und bete und meditiere und denke darüber nach und sage, ja, das ist eine Realität. Gott liebt mich. Gott liebt mich wirklich und Gott liebt dich wirklich. So oft ich das höre, so oft wir das hören, hier im Gottesdienst bei einer Predigt oder in irgendwelchen Liedern, und so abgedroschen das klingt manchmal, es ist eine Wahrheit. Und du darfst es bekennen und das hat nichts mit Gefühlen zu tun. Ach ja, jetzt fühle ich es auch. Das hat nichts mit Gefühlen zu tun, das hat auch etwas mit Aussprechen zu tun. Das hat was mit der inneren Haltung zu tun. Ich sage, ich glaube das. Ich glaube, Gott liebt mich. Wenn ich diese Liebe verstehe, wie groß sie ist, wie unglaublich sie ist, wie breit, wie tief, wenn ich das wirklich verstehe und dahinter komme, was Gottes Liebe ist, dann sage ich, das will ich für mein Leben haben. Und die Folge ist, wenn ich es verstehe, eine Reaktion. Also nicht nur beim Verstehen. Die Reaktion steht eigentlich beschrieben in 1. Johannes 4, Vers 19. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Das heißt, Gottes Liebe ist zu uns, ist das Erste, was da ist. Und daraus kommt meine Reaktion, dass ich überhaupt lieben kann. Und dann entstehen Emotionen. Dann entsteht Freude, wenn ich sowas verstanden habe, dann ist mein Herz voller Dankbarkeit. Dann entstehen die Dinge in meinem Herzen, die dazu führen, dass ich Gott lieben kann. Und dann möchte ich das meistens ein Stück weit zurückgeben an Gott, weil ich begriffen habe, ich bin voller Dankbarkeit. Ich bin voller Freude. So, boah, das ist ja der Hammer, was du für mich getan hast. Und dann möchte ich das mit meinem Leben zurückgeben. Ich möchte, dass mein Herz, dass der Inhalt meines Herzens, also meine Herzenshaltung, das so widerspiegelt, was du für mich getan hast. Du hast alles für mich getan. Du hast alles für mich gegeben. Du hast deinen Sohn für mich gegeben. Und ja, Mensch, Gott hätte ja auch sagen können, hey Wolfgang, ich liebe dich, komm mal her, ich nehme dich meinen Arm, ich drück dich mal. Nein, der hat alles für mich getan und hat mir alles gegeben, seinen Sohn. In Römer 8, Vers 28 steht, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Weil Gott dich und mich segnet, weil dein Herz an ihn geknüpft ist. Wenn mein und wenn dein Herz an ihn geknüpft ist, dann wirst du erleben, dass alle Dinge dir zum Besten dienen. Im fünften Buch Mose steht übrigens nichts von Jesus oder Kreuz oder Christus oder so. Ne? Da ist von Gott die Rede und der schenkt seinem Volk alles einfach nur, weil es ihn liebt. Ich hatte mir als sechsten Punkt aufgeschrieben, umsetzen im Alltag. Zurückgeben habe ich nicht aufgeschrieben. Ne? Das mache ich mal, die beiden Punkte hier. Und dazu möchte ich dir einfach den einzigen Tipp mitgeben, den du behalten solltest. Liebe die Dinge, die Gott liebt. Wenn du Gott lieben willst, wenn du sagst, ich liebe Gott, ich will mit meiner ganzen Kraft, mit meiner ganzen Seele, mit meinem ganzen Verstand Gott lieben, dann höre hin, sei dir bewusst, ja, Gott liebt mich. Verstehe und forsche nach dieser Liebe und suche und finde heraus, was bedeutet die Gottesliebe denn? Was bedeutet das für mich? Wie liebt mich Gott denn? Und dann nimm es an und glaube es. Und bekenne es. Sprich es aus über dein Leben. Lass die Freude, lass die Dankbarkeit und andere Reaktionen einfach Realität werden in deinem Leben. Gib es Gott zurück. Und setze es im Alltag um, indem du das liebst, was Gott liebt. So liebst du Gott. Wenn du dich für Gerechtigkeit einsetzt, wenn du Sünde nicht liebst, wenn du die Dinge, die Gott hasst, die Gott nicht liebt, hast, und indem du das, was Gott liebt, liebst. Und dann macht Johannes 14, Vers 15 ungeheuer viel Sinn. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Das heißt nicht, wenn du mich liebst. Das heißt, wenn du mich liebst, von ganzem Herzen, wenn es dir gelingt, dein Herz frei zu machen von all den anderen Dingen, wo du meinst, die gehören dazu. Wenn du dein Herz endlich frei machst und diesen Inhalt verstehst, den ich hineingegeben habe, wenn dein Herz mich dann so liebt, wie ich dich liebe, dann wirst du meine Gebote halten, ohne dass du es merkst. Du wirst dich für Dinge einsetzen, für die sich mein Herz einsetzt. Und dann wirst du erleben, dass dir alle Dinge zum Besten dienen. Ich möchte jetzt gleich noch mit uns beten oder vielleicht mit ein paar Leuten. Weißt du, wenn du heute Morgen sagst, ich möchte da tiefer rein, Gottes Liebe, Gott zu lieben, dann möchte ich dir einen Startpunkt geben. Ich mache das nicht so oft hier oder habe es eigentlich noch nie gemacht, aber wenn du sagst, ich möchte das besser verstehen, wie Gottes Liebe funktioniert, wie sie Realität in meinem Leben wird, möchte ich dir die Möglichkeit geben, da Ausdruck zu geben und ich möchte für euch beten. Und als Zeichen, dass du das möchtest, kannst du einfach aufstehen und ich bete dann für dich. Wir stehen hier nicht vor irgendwelchen Menschen, sondern wir stehen einfach vor Gott und das ist eine Sache zwischen dir und mir und Gott. Und wenn du das möchtest, dann steh jetzt einfach auf und dann bete ich. Ja, Herr, du hast Unglaubliches getan. Ich habe gar keine Worte dafür, was deine Liebe wirklich bedeutet. Und ich lese es und ich höre es, dass du deinen Sohn gegeben hast. Und das verstehe ich technisch. Aber ich möchte jetzt für jeden beten, der hier vor dir steht. Dass es diese Liebe auch zu dir in dem Herzen immer mehr Raum greift. Dass sie auch mehr zu fühlen ist, was auch deine Liebe bedeutet, dass das in unserem Herz fest wird. Herr, ich danke dir dafür, dass du sowas schenken willst. Ich danke dir auch, dass du uns heute gesagt hast, dass du uns liebst. Obwohl du längst alles getan hast für jeden Einzelnen. Und diese Liebe Gottes, die größer ist als alles, was du dir vorstellen kannst, die gilt dir. Die gilt für dich und du darfst mit deinem Herzen Gott lieben. Du darfst mit deinem Leben Gott lieben, so wie du bist, indem du die Dinge liebst, die Gott liebt. Ich segne dich dafür. Ich segne dich, dass du erkennst, wie Gottes Liebe ist, dass du erkennst, wofür Gottes Herz schlägt. Und dass du erkennst, wie dein Herz mit seinem Herz im Einklang schlagen kann. Und dass du morgens aufstehst und sagst, ich liebe meinen Gott mit ganzem Herzen, mit ganzer Kraft, mit ganzem Verstand. Auf dass du das erlebst. Amen.